Modul 4, Übung 2b. Patrick Bennecke, 32 Jahre, aus Karlsruhe. Zuerst habe ich eine Ausbildung zum Maurer gemacht. Nach 5 Jahren habe ich aber gemerkt, dass das einfach nichts für mich ist. Dann habe ich mit Freunden und mit meiner Familie gesprochen und überlegt, was mir wirklich Spaß machen würde. Ich wollte einen ästhetischen Beruf wählen. Und deshalb habe ich mich zu einer Kosmetikerausbildung angemeldet. Also bin ich auf einmal nur noch mit lauter Frauen zusammengesessen. Die waren am Anfang zwar skeptisch, aber im Lauf der Ausbildung haben wir uns gut ergänzt. Die Hautpflege, Chemie und medizinische Fragen, das hat mich am meisten interessiert. Die Frauen konnten mir gute Tipps geben, zum Beispiel zu den kaufmännischen Fragen. Und natürlich zu den Produkten und zur Anwendung selbst. Da musste ich wirklich viele Dinge nachholen, die für die Frauen sonnenklar waren. Nach der Ausbildung habe ich meinen eigenen Salon aufgemacht und der läuft richtig gut. Die Kundinnen sind zwar oft überrascht über einen Kosmetiker, aber ich habe nur positive Erfahrungen gemacht. Interessant wird es, wenn männliche Kundschaft kommt. Meist erwarten die eine junge und gestylte Kosmetikerin und sind sehr zurückhaltend. Aber die meisten kommen immer wieder, weil sie von Mann zu Mann reden können. Sie finden das einfach entspannter.